Wissenschaft im Brennpunkt. Installation mit Speckkäfer. Restauratoren retten vergängliche Kunst. Von Martina Keller. Ein Montagmorgen im Basler Tanguy-Museum. Für die Öffentlichkeit sind die Ausstellungsräume geschlossen. Für Restaurator Reinhard Beek ist es ein normaler Arbeitstag. In der Galerie im ersten Geschoss des Museums beginnt er seinen Rundgang. Hier sind ein paar wenige Werke des Frühwerks von Jean Tinguely ausgestellt. Das sind die 1950er Jahre. Das sind alles noch Wandobjekte, die an der Wand hängen. Und wir können mal die Miss Etoile nehmen, weil das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wandreliefs, die schwarz bemalt nebeneinander an der Wand hängen und über ein Schaltpult bedient werden können. Jedes der 7 schwarzen Wandreliefs besitzt einen kleinen Motor. An jedem Motor wiederum sind Drahtgebilde befestigt, die wie Rührbesen aussehen. Bei Knopfdruck klopfen diese Rührbesen auf Dinge, die der Künstler in den 1950er Jahren auf der Straße gefunden und in seine Reliefs montiert hat. Ein Blech, eine Bettflasche, eine Blechdose. Tanguy, der Schweizer Bildhauer, hat Töne in die bildende Kunst gebracht. Concert pour 7 peintures heißt sein Werk. Im Untertitel Konzert für 7 Gemälde. Doch Maschinen sind nicht für die Ewigkeit. Bewegung bedeutet Verschleiß. Schon seit 1958 arbeiten die Motoren, klopfen die Rührbesen. Wie lange werden die Wandreliefs den Besuchern des Museums erhalten bleiben? Das, was an den Motoren dreht, diese kleinen Rührbesen, die den Draht bewegen und dieser Draht haut dann gegen diese Blech-Teekessel und Eimer, da ist eine große Abnutzung und da müssen wir diese Rührbesen doch immer wieder austauschen. Das geht leider nicht anders, sonst würden die Werke gar nicht funktionieren können, was wiederum in dem Fall wirklich nicht geht. Sie müssen funktionieren, sonst könnte man sie gar nicht rezipieren. Man muss sie ja hören und sehen können. Restaurator Beek hat die Aufgabe, Tanguys Werke zu erhalten. In seinem ersten Beruf war er Schiffsbauer. Keine schlechte Grundlage für die Arbeit mit den bewegten Maschinen des Künstlers. Technisches Verständnis allein reicht aber nicht. Beek hat sich intensiv mit der Tribologie beschäftigt, der Wissenschaft vom Verschleiß. Sie hilft ihm, die Lebensdauer der einzelnen Skulpturen zu schätzen. Von den Prognosen hängt ab, wie oft und wie lang Besucher die Werke in Betrieb nehmen dürfen. Wenn beispielsweise die Wandreliefs ihr Konzert beendet haben, dauert es mehrere Minuten, bevor eine Computerschaltung sie für ein neues Konzert freigibt. Mindestens ebenso wichtig wie die Materialwissenschaft ist die historische Recherche. Das ist die Frage über die Idee und die Intention des Künstlers, eigentlich zuallererst. Dann ist es die Frage über den Besitzer. Wer ist der Besitzer und in welchem Zusammenhang steht das Werk zum Besitzer? Und damit hat das Werk einen Ausdruck, der jenseits des Materiellen ist. Und diesen Ausdruck, den muss man eigentlich zuallererst mit der historischen Recherche begreifen. Beschreiben. Es hat keinen Sinn zu sagen, hier haben wir es mit einem Holzbrett und einem Wasserkessel aus den 1950er Jahren zu tun und einem Motor. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Umfassend sollen Tanguys Werke dokumentiert werden. Keine einfache Aufgabe, wenn eine Konstruktion im Extremfall so hoch ist wie ein halbes Haus, aus lauter Industriemüll besteht und ein Bauplan, wenn überhaupt, nur im Kopf des verstorbenen Künstlers existierte. Über eine Aluminiumtreppe hat Beek eine begehbare Skulptur erklommen. 7 Meter hoch, 7 Meter breit, 17 Meter lang. Die große Meta-Maxi-Maxi-Utopia. Tanguy hat hier riesige Holzräder verbaut, einen Theatervorhang, ein Karussellpferd, die rote Reinigungsbürste einer Autowaschanlage. Von einem Steg blickt Beek nach unten. 3 Meter unter uns befindet sich ein Wasserbecken, ein pinkes Wasserbecken aus ganz dünnem Kunststoff. Und in diesem Wasserbecken steht eigentlich, im Moment nicht, aber eigentlich eine kleine Puppe. Und diese Puppe spritzt Wasser sie hält zwei Tauben in der Hand und diese Tauben spritzen Wasser in dieses Kunststoffbecken hinein. Und hier haben wir einige Probleme. Zuerst das Kunststoffbecken, weil es ein sehr dünner Kunststoff ist, ist über die Jahre brüchig geworden und hat Risse bekommen. Wurde dann von Tangeli und seinen Assistenten notdürftig repariert, das heißt von hinten mit glasfaserverstärktem Kunststoff und Silikon, aber es wurde nie richtig dicht. Und da das mit Wasser gefüllt ist, müssen wir hier im Museum sehr darauf schauen, dass es auch wirklich dicht ist. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir das Original-Wasserbecken aus sehr dünnem Kunststoff in Aluminium nachgießen lassen und in genau der gleichen Farbe spritzen lassen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Man sieht eigentlich keinen Unterschied. Diese Puppe mit den zwei Tauben ist heute nicht darin, weil sie ist auch mit einer pinken Farbe übergossen, weil sie angefangen hat, in dem Wasser Blasen zu schlagen. Wir sind noch nicht weiter im Behandlungskonzept, weil die Farbe muss wieder gefestigt werden, aber dann bleibt die Frage, wie wir sie gegen das Wasser schützen können. Das heißt, es muss höchstwahrscheinlich ein Schutzüberzug auf die Farbe drauf gebracht werden. Und das ist ein größeres Unterfangen. Wenn Beek nicht weiter weiß, tauscht er sich mit Kollegen aus. Es gibt vergleichsweise wenige Experten, die sich weltweit mit der Wissenschaft von der Restaurierung moderner Kunst beschäftigen. Man kennt sich und trifft sich auf internationalen Konferenzen. Ein Dauerthema dort sind die Kunststoffe und Farben aus den Fabriken der chemischen Industrie. Sie sorgen oft für Überraschungen, meist für unangenehme. Im Depot des Hamburger Bahnhofs, dem Museum der Gegenwart in Berlin, gammelten knallrote Gummipfropfen in einem alten Marmeladenglas vor sich hin. Wir haben dieses sehr schöne Projekt mit diesen Elastomerteilen, diese Installation von Bogomir Ecker, wo eben diese Gummiteile nicht mehr fest sind, sondern ja, so langsam flüssig werden und ihre Form verlieren. Was da so besonders erschreckend ist, dass es so schnell abläuft. Ich meine, wenn ein Verwitterungsprozess über Jahrhunderte läuft, ist das was anderes, als wenn er über Jahre oder vielleicht sogar Monate abläuft. Und da ist natürlich auch für unser Labor sehr, sehr spannend gewesen, rauszufinden, was könnte denn eigentlich die Ursache sein, dass diese Objekte sich so schnell und so irreversibel verändern. Stefan Simon leitet das Rathgen-Forschungslabor in Berlin, gegründet vor 123 Jahren und damit das älteste Museumslabor der Welt. Das kleine Team um Simon erstellt rund 150 Gutachten im Jahr. Sein Rat war zum Beispiel gefragt, als Anselm Kiefers Installation Volkszählung vom Speckkäfer befallen wurde. Das Insekt hatte sich über die 60 Millionen Erbsen hergemacht, die in der Installation verbacken sind. Mit Stickstoff begasen, lautete die Empfehlung der Experten. Auch um die roten Gummipfropfen im Marmeladenglas haben sich Simons Leute gekümmert. Sie wurden inzwischen ausgetauscht. Da kann man nichts mehr machen. Da geht es eigentlich eher darum, erstmal zu erklären, ob das etwas ist, was all den Objekten bevorsteht oder ob es nur spezifische einzelne Objekte waren, die diesen Sonderweg der Verwitterung so schnell gegangen sind. Ich glaube, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, kann man etwas im Umfeld der Objekte verändern, um diese Haltbarkeit zu erhöhen? Also brauchen die Objekte mehr oder weniger Licht? Brauchen sie mehr oder weniger Feuchte? Und in dem Fall war eigentlich das Ergebnis hier im Labor ganz klar, dass darauf geachtet werden muss, dass die Feuchte nicht zu hoch wird. Höhere Feuchten führen sehr schnell zu einem exponentiell ansteigenden Verfall dieser Elastomere. Also es darf nicht zu feucht sein. Simon ist ein gefragter Mann. In seinem Büro türmen sich Berge von Papier. Auf dem Schreibtisch steht ein großer Wasserspender, davor eine Gartenliege. In den letzten Tagen hat der Chef hier übernachtet. Ein Bericht musste fertig werden. Morgen fliegt er nach Mailand. Fast hat man ein schlechtes Gewissen, dass er sich Zeit für eine Führung nimmt. Keine Ahnung, seit wann. Das ist praktisch unser Mikroskopielabor. Mikroskopie so nach dem Motto, hier kommen Proben rein. Die werden angeschaut. Natürlich schaut man sich die Objekte immer schon mit den eigenen Augen an, aber wir sind ja da begrenzt. Wir können ja nur das sehen, was wir jetzt mit unseren Augen sehen. Das Rathgen-Forschungslabor besitzt einen hochgerüsteten Gerätepark für Untersuchungsverfahren wie Röntgenfluoreszenzanalytik oder Atomabsorptionsspektroskopie. Ja, also elektromagnetische Strahlung zwischen 400 und 700 Nanometer, sagen die Wissenschaftler dann dazu. Und hier im Labor wird dieses Fenster, was uns zugänglich ist, einfach nochmal ganz radikal erweitert. Also das ist eigentlich so das Herz des Labors, weil hier die meisten Informationen generiert werden, die letztendlich in unsere Arbeit einfließt. Weiß gar nicht, haben Sie im Moment ein Spektrum drin, Frau Pausewein? Nix? Auf dem Diamanten irgendwie, dass man was sieht, wie klein die Proben sind? Ungewöhnliche Materialien sind hier im Labor nichts Ungewöhnliches. Und die Grenzen zwischen moderner Kunst und Kulturgut fließen. Die Weihnachtsmänner wollen Sie sehen. Ja. Ja. Die Schokoladenweihnachtsmänner. Ja. Das ist so der richtige Aha-Effekt, wenn man den, wo habe ich ihn? Wenn man den wieder sieht, weil ich kenne den auch aus meiner Jugend. Ich habe so richtig ihn als alten Freund erkannt, als ich den in der Sammlung wiederfand. Regine Ricarda Pausewein ist chemisch-technische Assistentin im Rathgen-Labor. Eine ganze Kiste voller Schokoladenweihnachtsmänner hat sie geliefert bekommen. Sie stammen aus dem Museum für europäische Kulturen in Berlin. Eine private Sammlerin hat sie gestiftet. Das Museum will wissen, ob die uralte Schokolade womöglich mit Gift gegen Käferfraß behandelt wurde und wie man das beseitigen könnte. Alles Material sieht eben genau gleich, immer nur nach alter Schokolade aus. Und man sieht eben auch nicht, dass da irgendwas mal draufgesprüht wurde, weil ich habe das mir sehr gut unter Mikroskop angeguckt. Ich bin ziemlich sicher, dass man dann irgendwelche Flecken sehen müsste. Und die Sammlerin, die hat das vielleicht gemacht, wird vermutet, aber das Einzige, was für die Vermutung sprach, war, dass eben jetzt kein Käferbefall mehr ist. Aber unser Käferspezialist, der sagt, also naja, Käfer sind auch ein bisschen Feinschmecker, vielleicht gehen sie gar nicht an alte Schokolade. So, da haben wir hinten noch unser richtiges Labor, aber bitteschön, ist auch gleich ein bisschen lauter. Der letzte Raum hinten rechts ist das Chemielabor. Hier ist Simon in seinem Element. Das waren die 80er Jahre, als ich studiert habe. Und da wurde gerade Greenpeace in Deutschland gegründet. Da gab es die Dünnsäureverklappung, da gab es das Waldsterben. Und wer damals Chemie studiert hat, der hat sich schon überlegt, ob er letztendlich dann Haarfestiger und Schuhcreme entwickeln will oder ob er irgendwas Richtiges machen will. Simon hat sich für was Richtiges entschieden. Er untersuchte, was saurer Regen mit Stein- und Bronzedenkmälern macht, dozierte später an der Technischen Universität München, arbeitete am Getty Conservation Institute in Los Angeles und wurde Gastprofessor an der Xianzhao-Tong-Universität in China. In Berlin betreut er die Forschung junger Restaurierungswissenschaftler. Also hier sehen Sie ein ganz lustiges Experiment an der Wand. Unter relativ kontrollierten Bedingungen wird ein bestimmtes Objekt bestrahlt. Und was wir hoffen zu sehen, ist, dass sich Veränderungen ergeben. Also dass die Farbstoffe sich verändern. Die Bestrahlungsleistung ist sehr, sehr hoch. Das ist also ein Vielfaches von der natürlichen Strahlung, sodass wir einen Prozess, der im Museum bei gedämmtem Licht über Jahrzehnte ablaufen würde, hier versuchen zu beschleunigen, weil wir uns jetzt auch nicht leisten können, dass jeder Versuch Jahre dauert. Vergänglichkeit hat viele Facetten. Bei manchen Werken der modernen Kunst gehört sie bereits zum Konzept. Das hier sind zwei sogenannte Multiples von Joseph Beuys. Einmal die Rose für die direkte Demokratie und das andere ist die Capri-Batterie. Ein Multiple ist ein Werk, das nicht nur einmal existiert, sondern mehrfach. Die Rose für direkte Demokratie gibt es in verschiedenen Sammlungen. Die Rose für direkte Demokratie, das ist ein Messkolben, wie man ihn in chemischen Laboren findet. Der ist unten mit ein bisschen Wasser gefüllt und in diesem Messkolben steht eine rote Rose. Und der ist dann außen auch beschriftet mit so einem Lackstift, wo der Titel draufsteht, Rose für direkte Demokratie, und unterzeichnet Joseph Beuys. Ulrich Lang ist Restaurator im Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Wie man hier sieht, ist diese Rose, das ist ein bisschen peinlich jetzt für mich, ist auch schon wieder welk. Die soll immer frisch sein und Beuys hat sich mit dem Restaurator unterhalten, eben ähnlich wie wir das heute tun, was die Aufgaben sind eines Restaurators. Und man hat natürlich erst einmal die Vorstellung, dass die Restauratoren erst dann kommen, wenn ein Schaden da ist. Und es ist im Grunde bei uns andersrum, dass wir eben versuchen dafür zu sorgen, dass die Sachen gar nicht erst kaputt gehen und in dem Fall eben welk werden. Und dann hat Beuys sich eben ausgedacht, diese Arbeit hier für die Restauratoren, weil er es eine wunderbare Vorstellung fand, dass jeden Montagmorgen ein Restaurator mit weißen Handschuhen eine rote Rose durch das Museum trägt, um es dann wieder in diesen Glaskolben zu platzieren. Zu einem Frankfurter Obsthändler pflegt Lang ebenfalls gute Beziehungen. Gleich daneben ist die Capri-Batterie. Was wir sehen hier, ist eine, so steht es auch hier in der Beschreibung, schwarze Glühbirnenfassung, gelbe Glühbirne und Zitrone. Tatsächlich, diese schwarze Glühbirnenfassung, da geht kein Kabel davon weg, sondern das ist eine solche Fassung, wie man sie direkt in den Stecker stecken kann. Und statt den Stecker in die Wand oder in die Steckdose zu stecken, hat er sie in eine Zitrone gesteckt. Jetzt ist diese Zitrone auch schon nicht mehr ganz frisch, wie man sehen kann. Sie ist zwar noch gelb, aber geht schon ein bisschen ins Bräunliche. Das ist aber in dem Fall richtig so. Ich habe das auch notiert, wann ich diesen Stecker in diese Zitrone gesteckt habe, denn in dem Konzept von Beuys steht, nach 1000 Stunden Batterie wechseln. Und jetzt kann man sich das ausrechnen, 1000 Stunden sind knapp 3 Monate. Und deswegen wird diese Zitrone erst nach 3 Monaten gewechselt und soll sichtbar, für den Besucher sichtbar eben auch verschrumpeln. Ein klares Konzept, ein schönes, schlichtes Werk. Lang hat aber auch mit anderen Herausforderungen zu tun. Oben in der 3. Ebene des Museums steht eine Installation des italienischen Künstlers Mario Merz. 2 Iglus, ineinander gebaut und jeweils von Stahlkonstruktionen gestützt. Das kleinere Iglu besteht aus Sandsteinplatten, wie sie auch das Museum außen verkleiden. Das größere hat Wände aus durchsichtigen Glasscheiben. Sie werden von Schraubzwingen gehalten. Eine fragile und spannungsreiche Konstruktion. Ein sirrender Transformator leitet 30.000 Volt durch eine liegende Neonschrift. Sie lässt den Titel des Werks blau leuchten. At the still point of a turning world. Am ruhenden Punkt einer sich drehenden Welt. An den Ecken der Scheiben hat der Künstler noch Siegel aus Tonklumpen angebracht. Vor 10 Jahren sollten die Iglus für einige Zeit ins Museumsdepot. Mit ihren Maßen von mehreren Metern Höhe und Durchmesser passte die Installation nicht in den Aufzug. Sie musste komplett zerlegt werden. Aber möglichst so, dass sie irgendwann wieder genau gleich aufgebaut werden konnte. Wir hatten hier einen Geodäten eingeladen, weil der einfach, egal wo er, in welchem Gelände er steht, er kann an jedem Ort jede Fläche oder jeden Raum vermessen und berechnen. Das wird dann alles mit dem Computer eingelesen und kann dann auch jederzeit wieder ausgelesen werden. Und dann hat jede Glasscheibe an jeder Ecke oder Bruchkante einen Messpunkt bekommen. Und es ist, wenn man das sich hinterher anschaut, eine Art Datenwolke, aus der man dann dieses Objekt rekonstruieren kann. 10 Jahre lagerten die zerlegten Iglus im Depot. Nun kann man sie wieder in der Ausstellung bewundern. Man kann an diesen Tonsiegeln schon sehr gut sehen, dass es uns gelungen ist, das Wiedereinmessen von diesem ganzen Objekt erstaunlich präzise, sehr viel präziser wieder hinzubekommen, als ich es jemals vermutet hätte. Die Messfehler, die natürlich bei so einem großen Objekt entstehen, wenn man auf der einen Seite anfängt, die großen Glasscheiben hinzustellen, wird auch das ganze Stahlgestänge sich ein bisschen in die eine Richtung bewegen und dann musste man das wieder ein bisschen zurückdrücken, um auf der anderen Seite das Gegengewicht hinzubringen und so. Und man kann hier sehen, dass dieser Tonsiegel jetzt um ungefähr 2 bis 3 Millimeter von der Schraubzwinge so ein bisschen absteht. Und das ist im Grunde der, in Anführungszeichen, Messfehler, den wir dann beim Wiederaufbau hatten. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass es gelungen ist, es so präzise, so gut wieder hinzubekommen bei diesem Werk. Der große Lastenaufzug ist so etwas wie die Schlagader des Frankfurter Museums. Hier muss alles durch, was mit Kunst oder Technik zu tun hat. 4 Tonnen kann der Aufzug tragen. Als er vor 20 Jahren gebaut wurde, gab es kaum einen größeren in Europa. Restaurator Lang fährt ins Untergeschoss, ins Depot. Hier wartet eine Arbeit von Jochen Flinzer darauf, mal wieder den Besuchern präsentiert zu werden. Das hier ist so ein Paravent, den wir hier sehen. Der ist mit einem grünen, ganz schlichten, aber auch schon gemusterten Stoff gespannt und darauf hat er geklebt, ganz banale, so aus Bahnhofsbuchhandlungen, solche Rätselseiten, Kreuzworträtsel oder andere Rätselseiten. Und die einzelnen Seiten aus dem Heft rausgerissen, hier auf diesen Paravent geklebt, die hat er dann im Grunde ausgefüllt, aber eben nicht mit einem Kugelschreiber oder Bleistift, wie man es üblicherweise macht, sondern mit einem roten Faden. Die Stickerei von Flinzer ist 24 Jahre alt. Kein Alter für ein Kunstwerk, dennoch ist es gefährdet. Das Zeitungspapier vergilbt schnell und reißt leicht. Der Faden aus Nähseide bleicht aus. Jede Alterung, die stattfindet, lässt sich im Grunde nicht mehr rückgängig machen. Jedes Licht, das dann drauf fällt, jede Korrosion oder jeder Zerfall, der eben da in dem Papier stattfindet, oder Vergilbung, Verblassung von den Farben, die stattfindet, das ist ein Prozess, den wir nicht rückgängig machen können. Also wir können den einfach stattfindenden Zerfall nicht wirklich aufhalten. Wir können ihn nur versuchen zu verlangsamen. Und deswegen gibt es dann auch die Vorschriften, dass man, wenn man Grafik ausstellt, nicht mehr als 30 bis 50 Lux haben sollte. In der Ausstellung für Malerei sind es bis 300 Lux. Und für noch empfindlichere Dinge, wie eben zum Beispiel rote Seidenfäden oder Federn, da soll es sogar noch deutlich unter 30 Lux sein. Als Lang das Depot verlässt, löscht er das Licht. In einem dunklen Raum halten sich Kunstwerke eben am besten. Bloß, dass sie dann niemand mehr sieht. Haben Sie eigentlich schon mal was Schlimmes erlebt, dass Ihnen irgendwas richtig kaputt gegangen ist? Ja, schon. Es war bisher zum Glück toi toi toi noch nichts, was zu ernsthaften, dauerhaften Schäden geführt hätte. Wir haben zum Beispiel diese Arbeit von Gregor Schneider oben, den Raum von N. Schmidt. Der ist hier als Installation in unserem Museum. Und es war dem Künstler, dem Gregor Schneider, ganz wichtig, dass eben der Raum nicht so aussieht, als wäre er nagelneu gemacht, sondern es wurde dann die frisch geweißelte Wand wurde noch ein bisschen schmutzig gemacht. Die Fugen von den Steinplatten wurden dann noch ein bisschen gefärbt. Und dann kam die Scheibe, zu allerletzt eine riesige Schaufensterscheibe. Und da hat er mir gesagt, diese Scheibe soll bitte genauso, wie sie vom Glaser kommt, so schmutzig, wie sie vom Glaser kommt, so soll sie bitte bleiben, so soll sie eingesetzt werden. Und es war der Abend vor der Eröffnung und es war große Aufregung im Hause und endlich alles fertig. Und diese Scheibe kam dann doch noch rechtzeitig, obwohl sie eben schon länger bestellt war und so. Und dann war ich so froh, dass sie hier ankam und eingesetzt wurde und auch so schmutzig war, wie sie der Künstler haben wollte. Und dann sitzen wir hier abends um 8 Uhr und es kommt noch der Kollege eben von der Reinigungsfirma und sagt mir ganz stolz, und Uli, ich habe es sogar noch geschafft, diese Scheibe da sauber zu machen für die Eröffnung morgen. Und dann bin ich in dem Moment, bin ich wirklich rückwärts umgefallen und ich konnte einfach nicht mehr, weil schon die Anspannung so groß war. Und dann war diese Scheibe wirklich blitzblank geputzt. Und der Mensch von der Reinigungsfirma und ich, wir haben dann eben die sein altes Putzwasser genommen und haben noch ein bisschen Staub und Dreck dazu getan und haben selber die Scheibe wieder beschmutzt und haben sie quasi selbst wieder patiniert. So etwas kommt natürlich ständig vor und das ist vielleicht nur wirklich ein fast lächerliches Beispiel für die Aufregung, die hier manchmal herrscht. Aber das ist natürlich, wenn man es ernst nimmt, und das tun wir, glaube ich, alle hier sehr, um welche Details es manchmal geht in der zeitgenössischen, in der Gegenwartskunst. Tja, der Titel des Werkes ist Frigo Duchamp, also der Kühlschrank von Duchamp, und das ist tatsächlich einer von Marcel Duchamps Kühlschränken aus einem Atelier in New York, den er Tinguely zur Verfügung gestellt hat, als Kühlschrank, nicht als Kunstwerk. Marcel Duchamp war ein französisch-amerikanischer Objektkünstler, der den Kunstbegriff radikal in Frage stellte. Gefundene oder gekaufte Gegenstände, etwa ein Männerpissoir, erklärte er zum Kunstwerk. Tinguely hat den geschenkten Kühlschrank umgebaut, als Hommage an Duchamp. Tinguely hat das ganze Innere des Kühlschranks signalrot ausgemalt, ausgesprüht und dann mit einer Feuerwehrsirene versehen, die angeht, wenn man den Kühlschrank aufmacht. Restauratorisch haben wir hier Gott sei Dank kaum Schwierigkeiten. Er geht, der Assistent von Tinguely hat die Klappe des Kühlschranks, den Griff, einmal restauriert oder repariert. Repariert ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck. Und seitdem läuft der Kühlschrank ganz gut und ich bin sehr froh darüber, weil sonst hätten wir große Schwierigkeiten. Vor allem mit der Sirene. Eines der Lieblingswerke von Beek ist die Metaharmonie 2. Eine imposante Skulptur von knapp 4 Metern Höhe, 7 Metern Breite und 1,60 Meter Tiefe. Tinguely selbst hat das Werk eine Tonmischmaschine genannt. Und gemischte Töne sind wahrhaftig zu hören, wenn die Besucher die Skulptur per Knopfdruck in Bewegung setzen. Es ist ein Klavier mit verbaut, es sind zwei Harmoniums mit verbaut. Es sind mehrere Perkussionsinstrumente, auch nicht nur professionelle, sondern auch Schüsseln und Teller mit verbaut. Es sind Trommeln verbaut, es sind Becken, es sind kleine Xylophone verbaut. Und all das gibt neben dem Maschinensound von den Motoren und so, gibt die große Kakophonie. Eine Donald Duck-Figur aus Kunststoff, ein hölzerner Pinocchio und ein Holzschuh hämmern auf das Klavier. Sehr langsam hin und her rollende Räder bedienen zwei elektrische Orgeln. Die Orgeln sind die einzigen Instrumente, die nicht durch Schläge erklingen. Aus Sicht des Restaurators eine echte Herausforderung. Klöppel sausen auf Klangkörper nieder, wenn sie durch Radkurbel niedergedrückt und dann losgelassen werden. Doch jeder Kontakt zwischen Klöppel und Kurbel bedeutet Verschleiß. Beck hat an dieser Skulptur nicht weniger als 36 Kurbelräder gezählt. Um die Klöppel vor Abnutzung zu schützen, hatte schon Tanguy Bronzehülsen darüber geschlagen. Beck und seine Helfer führen diese Tradition fort. Eine Maßnahme im Sinne des Künstlers? Tanguy liebte Bewegung und hasste Stillstand. Er hat sogar einmal gesagt, es sei ihm recht, wenn seine Maschinen sich im Laufe der Jahre selbst zerstörten. Das ist eine kokette Haltung eines Künstlers dem Publikum gegenüber. Und ich glaube, es gibt keinen Künstler, der nicht gerne sein Werk im Museum sieht und nicht auch sehr gerne es dort erhalten sehen möchte. Insofern nehme ich das nicht allzu ernst. Ich nehme es ernst in dem Sinne, dass er die Lebendigkeit, das Leben, das Frohe, das pure Leben, das ist das Zentrum seiner Kunst und seines Fühlens gewesen. Insofern nehme ich das ernst. Aber nicht, was seine Skulpturen angeht. Da gibt es genug gegenteilige Geschichten, wo er hinterher in die Museen kam und wirklich wollte, dass nichts mehr passiert, dass das Werk konserviert wird und für die Zukunft erhalten wird. Installation mit Speckkäfer. Restauratoren retten vergängliche Kunst. Von Martina Keller. Es sprach Edda Fischer. Produktion Robert Steudner. Redaktion Christiane Knoll.